So let's turn to Isaiah 54. Lass uns Jesaja 54 aufschlagen. Okay. And let's pray. Und lass uns beten. Father in heaven, we thank you for your word and how it's a light unto our a lamp unto our feet and light unto our path. Herr, wir danken dir für dein Wort und wie es ein Licht auf unserem Weg und eine Leuchte auf unsere Füße ist. Yeah, bless it to our hearts, we pray. Segne es zu unseren Herzen, das beten in wir. Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, Isaiah 54:1. Jesaja 54, Vers 1. Shout for joy, O barren one. Juble, du Unfruchtbare. You who have borne no children. Die nicht geboren. Break forth into joyful shouting and cry aloud, you who have not travailed, that is, with child. Brich in Jubel aus und jauchze, die keine Wehen gehabt hat. I remember I got a phone call one time. Ich kann mich erinnern, ich habe einmal einen Anruf bekommen from somebody in another church. Von einer anderen Gemeinde. And they were making an insinuation to me. Und die haben eine Anspielung gemacht, that I was not a very spiritual person. Dass ich kein sehr geistlicher Mensch bin, because I did not have physical children. Weil ich keine leiblichen Kinder habe. And they were quoting they said just read Psalm 128 and you'll understand what I'm saying. Und die haben gesagt, lies einfach Psalm 128 und du wirst verstehen, was ich meine. I didn't know what the person was talking about. Und ich hatte keine Ahnung, wovon die gesprochen haben. And so I went there and it says this. Und ich habe das dann aufgeschlagen und da steht: How blessed is everyone who fears the Lord. Wie gesegnet ist jeder, der glücklich an jeder, der den Herrn fürchtet. Who walks in his ways. Der wandelt auf seinen Wegen. When you shall eat of the fruit of your hands. Denn essen wirst du die Arbeit deiner Hände. You will be happy and it will be well with you. Heil dir, gut steht es um dich. Your wife shall be like a fruitful vine within your house. Deine Frau gleicht einem fruchtbaren Weinstock im Inneren deines Hauses. Your children like olive plants around your table. Deine Söhne den Ölbaumsprossen rings um deinen Tisch. Behold, for thus shall the man be blessed who fears the Lord. Siehe, so wird gesegnet sein der Mann, der den Herrn fürchtet. And this person from another church was just wanting to tell me that obviously I didn't fear the Lord. Und dieser Mensch von dieser anderen Gemeinde wollte mir offensichtlich sagen damit, dass ich den Herrn offensichtlich nicht fürchte. So I said, you're telling me that because I cannot physically have children, I do not fear the Lord. Also, ich habe dann gefragt, du sagst mir also, dass weil ich jetzt keine leiblichen Kinder haben kann, deswegen fürchte ich den Herrn nicht. And he said, the scripture is clear. Und er sagt, na, die Schrift ist doch klar, oder? So obviously I didn't talk to him for much longer. Also viel länger habe ich dann nicht mit ihm gesprochen. Told him a few choice words and ich habe ihm ein paar Sachen gesagt. Mostly to do with ignorance and das hat hauptsächlich mit Unwissenheit oder Dummheit zu tun gehabt. Stupidity and ignorance of the mind. Dummheit und Unwissenheit des Verstandes. Here it says, shout for joy, O barren one. Hier steht, juble du Unfruchtbare. You who have borne no child. Die nicht geboren hat. Now all of us in some way are not bearing some kind of fruit. Alle von uns bringen in irgendeiner Weise nicht Frucht. And I thought a barren one is someone we might define as deprived of a natural, normal blessing. Und ich habe gedacht, wir können unfruchtbar ungefähr so definieren als jemand, der natürliche Segnungen nicht hat. Right, like he's a deprived child. Wie zum Beispiel er sein. What's the word for deprived? Vernachlässigt. Benachteiligt, sorry. Yeah, he was a deprived child. Er war ein benachteiligtes Kind. No one ever loved him. Keiner hat ihn geliebt. Never had any toys. Er hat nie Spielzeug gehabt. Never had any candy or. Nie Süßigkeiten. And he was deprived. Und er war einfach benachteiligt. He just had to endure. He was the child of a very difficult parent. Er musste es einfach nur durchhalten. Er war einfach das Kind von schwierigen Eltern. And all of us might consider ourselves deprived in some way. Und alle von uns können uns selbst als irgendwie benachteiligt ansehen. Whether it's financially, ob es jetzt finanziell ist, or relationship-wise, oder Beziehungen betreffend. You know, we might say, well, I'm not married. Sagst vielleicht, ich bin nicht verheiratet. The next person might say, I don't have kids. Die nächste sagt, ich habe keine Kinder. The other person says, I do have kids. Die andere Person sagt, ich habe Kinder. I've been deprived of a happy marriage through these kids. Und ich habe jetzt leider keine gute Ehe, weil ich diese Kinder habe. Some wife says, I've been deprived of a happy life because of my husband. Und eine Frau sagt vielleicht, ich bin benachteiligt und habe kein gutes Leben wegen meinem Mann. And everybody feels somehow they're being deprived. Und jeder fühlt sich irgendwie so, dass er benachteiligt ist. But here's a wonderful promise. Shout for joy, O barren one. Aber hier ist eine wunderbare Verheißung. Juble, du Unfruchtbare, you who have borne no child, die nicht geboren hat. Break forth into joyful shouting. Brich in Jubel aus. Can we do that real quick? Können wir das schnell machen? I don't even think we can do that. All right, let's just try it. Ready? One, two, three, go. Yeah! Praise the Lord! Oh, yeah! Wait, let's try that one more time. Ready? Versuchen wir das nochmal. All right, ready? One, two, three, go. All right! Praise the Lord! Yeah! All right! Now say it and say, I'm barren. Praise the Lord. Hallelujah. Wait. Und jetzt sag, right ich bin away. Unfruchtbar. Preist den Herrn. Say, praise the Lord because I'm barren. Hallelujah. Preist den Herrn, weil ich unfruchtbar bin. Right, Halleluja. One, two, three, go. Hell, praise the Lord. I'm barren. Hallelujah. Oh yeah. Come on. Okay. Break forth into joyful shouting and cry aloud. Brich in Jubel aus und jauchze. You who have not travailed, die keine Wehen gehabt hat, that is with a child. Mit Kind. Now watch this promise. Also jetzt schaut euch diese Verheißung an. For the sons of the desolate one will be more numerous than the sons of the married one. Denn die Söhne der Einsamen sind zahlreicher als die Söhne der Verheirateten. Says the Lord. Spricht der Herr. All I can say to this person who called me. Alles, was ich zu dieser Person sagen kann, die mich angerufen hat. Come and visit and tell me I don't have a lot of children. Komm einfach zu Besuch und sag mir, dass ich nicht viele Kinder habe. I have a lot of children physically. Ich habe körperlich, also leiblich. Right, I've got more children here than I know what to do with. Ich habe mehr Kinder hier, als ich mir anzufangen weiß. I can go on a terrace any Sunday night. Ich kann jeden Sonntagabend auf die Terrasse gehen. And lose my mind. Und meinen Verstand verlieren. Right, lose my eardrums. Mein Trommelfell. I can go through the kindergarten any day of the week. Ich kann durch den Kindergarten gehen jeden Tag in der Woche. And pick up more kids than I can carry. Und mehr Kinder auf dem Arm tragen, als ich tragen kann. And then I've got spiritual kids. Und dann habe ich geistliche Kinder. Here in Vienna. Hier in Wien. In Amerika. Throughout the world. In der ganzen Welt. People who have either come to the Lord. Leute, die entweder zum Herrn gekommen sind. Because of the Lord in me. Wegen des Herrn in mir or have been influenced. Oder die beeinflusst worden sind. And this is what I want to speak about a little bit. Und darüber möchte ich jetzt ein bisschen sprechen. And just bring out this one principle. Und dieses eine Prinzip herausbringen. That if I'm deprived in an area, wenn ich in irgendeiner Sache benachteiligt bin, for some reason, aus irgendeinem Grund, whether it be I can't find my partner, ob ich vielleicht meinen Partner nicht finde, or I can't get rid of my partner, oder ich kann meinen Partner nicht loswerden, or I can't have kids, oder ich kann keine Kinder or haben, I can't get rid of my kids, oder ich kann meine Kinder nicht loswerden, or I don't have a job, oder ich habe keine Arbeit, or I hate my job, oder ich hasse meine or Arbeit, whatever. Oder was auch immer. Whatever I'm being deprived of, was auch immer mich benachteiligt sein it's lässt, for a reason, das ist aus einem Grund. And it's to bring me to somewhere higher. Und das ist, um mich an einen höheren Platz zu bringen. Somewhere where I'd never imagined. Irgendwo, wo ich mir das nie vorstellen hätte können. I would never have pictured this. Ich hätte mir das nie vorstellen können. What we have here in Vienna. Was wir jetzt hier in Wien haben. I would never have pictured last Sunday 279 people came to church on Sunday night. Ich hätte mir das nie vorstellen können. Gestern Abend, Sonntagabend waren 279 Leute da. I would never have imagined that 2700 people would come to our website in the month of September for at least 15 minutes. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass 2700 Leute unsere Website besuchen im September für mindestens 15 Minuten. I would never have imagined going to Russia to do a seminar for 300 young people. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich nach Russland fahre und dort ein Seminar halte für 300 junge Leute. Right, the desolate one, die Unfruchtbaren, the one who has this sense of wow, I've been deprived when I compare myself. Der das Gefühl hat, dass er eigentlich benachteiligt ist, wenn er sich mit anderen vergleicht. I've been deprived of gifts. Mir wurden keine Geschenke gegeben. Of talents. Oder vielleicht Talente. Of looks. Oder Aussehen. Of strength. Stärke. Of energy. Oder Energie. Of advantage. Vorteil. Financially. Finanziell. Like, isn't it something when you meet someone who's got these rich parents? Ist es nicht etwas, wenn du jemanden triffst, der einfach diese reichen Eltern hat? I walked into someone's house in Baltimore. Ich bin in das Haus von jemandem gegangen, probably almost 20 years younger than me. In Baltimore, der wahrscheinlich ungefähr 20 Jahre jünger ist als ich. This house was almost bigger than this church. Das Haus war fast größer als diese Gemeinde. And the person's father bought it for them. Und der Vater dieser Person hat für sie gekauft. And the person got the house dirt cheap. Und diese Person hat dieses Haus ganz billig bekommen. Und es hat noch immer $650,000 gekostet. That's, you know, like 700 or that's like 600,000 Euro. Das ist 600.000 Euro. In America. In Amerika. That would cost allow 11 or 12. I'm lost now. It would cost about over a million dollars in America. Das würde in Amerika and über you eine look Million at this kosten. And you think, wait a minute. Und du schaust dir das an und denkst, like, warte mal. Am I deprived or what? Bin ich irgendwie benachteiligt right? Oder was? But you don't think like that. Aber du denkst nicht so. Right? Because the barren one can shout. Weil der Unfruchtbare jubeln kann. Because God has a plan to lead me somewhere. Weil Gott einen Plan hat, um mich irgendwo hinzuführen. To lead me, um mich zu führen. So that he can use me. Damit er mich verwenden kann. To bear fruit somewhere, somehow. Um Frucht zu bringen, irgendwo und irgendwie. In the spiritual realm, im geistlichen Raum, that I could never imagine. Die ich mir nie vorstellen hätte And look können. In verse 2, it says, enlarge the place of your tent. Schaut euch Vers 2 an. Mach weit den Raum deines Zeltes. That means get ready. Das heißt, mach dich bereit. Don't buy a small tent, buy a big tent. Kaufe kein kleines Zelt, sondern kaufe ein großes. Verse 4. Fear not. Fürchte dich nicht. For you will not be put to shame. Denn du wirst nicht zu Schanden. Neither feel humiliated. Und schäme dich nicht. For you will not be disgraced. Denn du wirst nicht beschämt dastehen. I mean, that was kind of a painful phone call, right? Also das war schon irgendwie ein schmerzhafter Telefonanruf. The person called me on purpose. Diese Person hat mich jetzt absichtlich deswegen angerufen. From another church. Aus einer anderen Gemeinde. A man who's older than me. Ein Mann, der älter ist als ich. And he wants to tell me this. Und er wollte mir das sagen. I don't even know the man. Ich kenne den nicht. I met him one time somewhere. Ich habe ihn einmal irgendwo getroffen. But his intention was to humiliate. Aber seine Absicht war, mich zu demütigen. The intention was to bring disgrace. Die Absicht war einfach, Ungnade zu bringen. But it says here, fear not. Aber es heißt hier, fürchte you dich will nicht. Not be put to shame. Du wirst nicht zu Schanden. Neither feel humiliated. Und schäme dich nicht. For you will not be disgraced. Denn du wirst nicht beschämt dastehen. But you will not, but you will forget the shame of your youth. Sondern du wirst die Schande deiner Jugend vergessen. And the reproach of your widowhood will be remembered no more. Und nicht mehr an die Schmach deiner Witwenschaft denken. Why? Warum? For your husband is your maker. Denn dein Gemahl ist dein Schöpfer. Amazing, huh? Unglaublich. Your husband is your maker. Dein Gemahl ist dein Schöpfer. What a message for anyone. Was für eine Botschaft für jeden. Especially in the category of marriage. Besonders in der Kategorie von Ehe and being single. Und Single sein. My husband is my maker. Mein Gemahl ist mein Schöpfer. What about in a bad marriage? Was ist in einer schlechten Ehe? Your husband is your maker. Dein Ehemann ist right? Dein Schöpfer. When your real husband doesn't seem to be. Wenn dein realer Husband das Mann nicht so right? Zu sein scheint. Your husband is your maker, whose name is the Lord of Hosts. Dein Gemahl ist dein Schöpfer. Der Herr der Herrscher ist sein Name. And this is a real thing. Und das ist eine reale And Sache. This applies to every area that I might be barren. Und das wendet sich auf jedes Gebiet an dem ich vielleicht unfruchtbar bin. Maybe I don't have a lot of energy. Vielleicht habe ich nicht viel Energie. It has no bearing on energy. Das hat nichts mit Energie It has zu tun. No bearing on talent. Oder Talent. It has to do with the Lord's Spirit. Das hat zu tun mit dem Geist des Herrn and the increase that God gives. Und dem Anwachsen, das der Herr gibt. And your Redeemer is the Holy One of Israel, und dein Erlöser ist der Heilige Israels, who is called the God of the earth. Gott der ganzen Erde wird er genannt. Now watch this. Nun schaut euch das an. For the Lord has called you. Denn der Herr hat dich gerufen. Like a wife forsaken and grieved in spirit, wie eine entlassene und tief gekränkte Frau. Even like a wife of one's youth when she is rejected. Und wie die Frau der Jugend, wenn sie verstoßen ist. The Lord has called us. Der Herr hat uns gerufen. And he's called us to something higher. Und er hat uns zu etwas Höherem berufen. Look at verse 7. Schaut euch Vers 7 an. For a brief moment I forsook you. Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen. The Lord never forsakes us. Der Herr verlässt uns nie. But from our side we feel forsaken. Aber von unserer Sicht aus fühlen wir uns verlassen. But an omnipotent, all-knowing, loving God, aber ein allmächtiger, allwissender who knows Gott, the beginning from the end, der das den Anfang zum Ende weiß, cannot forsake anyone from his viewpoint. Von seiner Sicht aus kann nie jemanden verlassen. But for a brief moment, aber für einen kurzen Augenblick, I was left to my situation. Wurde ich meiner Situation überlassen. But with great compassion I will gather you. Aber mit großem Erbarmen werde ich dich sammeln. Look at verse 17. Vers 17. No weapon that is formed against you shall prosper. Keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Every tongue that accuses you in judgment, you will condemn. Und jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldig sprechen. This is the heritage of the servants of the Lord. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn. And their vindication is from me. Und ihre Gerechtigkeit von mir her. Turn to Philippians 3. Schau mal in Philipper 3. If our vindication is from the Lord, wenn unsere Gerechtigkeit oder Rechtsprechung ist vom Herrn, that means that God is going to allow us to be in situations. Das heißt, dass der Herr uns erlauben wird, in Situationen zu sein, where we appear to be deprived, wo es aussieht, dass wir unfruchtbar oder benachteiligt sind, where it's very easy to be accused, wo es sehr leicht ist, dass man angeklagt wird, where someone can look at you and say, wo jemand dich anschauen kann und sagen, I'm glad I'm not that person. Naja, ich bin froh, dass ich nicht der bin. Right? Are you so sure? Bist du so sicher? That you're glad you're not that person. Dass du froh bist, dass du nicht diese Person bist. Are you sure you'll be saying that at the Bema seat? Bist du sicher, dass du das bei dem Richterstuhl Christi sagen wirst? Be careful. Sei vorsichtig. Because the Lord has a plan. Denn der Herr hat einen Plan. And the Lord has a plan to vindicate his servants. Und der Herr hat einen Plan, seine Diener zu rechtfertigen. And this one who was looked upon as barren in some area. Und der vielleicht so aussah, als wäre unfruchtbar in gewissen Dingen. If they rejoice by faith. Wenn sie im Glauben jubeln. And make the Lord their husband. Und den Herrn ihren Ehemann machen. Or whatever that need is. Oder was auch immer diese right? Not ist. The Lord is my family. Der Herr ist meine Familie. The Lord is my nation. Der Herr ist meine Nation. The Lord is my boss. Der Herr ist mein Chef. The Lord's my redeemer. Der Herr ist mein Erlöser. The Lord is everything I need. Der Herr ist alles, was ich brauche. And whatever that area of that I'm deprived in, und was auch immer diese Sache ist, in der ich benachteiligt bin, is, the Lord can fill it. Der Herr kann die füllen. And he takes me somewhere. Und nimmt mich wohin. And in the journey while I'm going there, und während der Reise, während ich dorthin gehe, muss ich durch dasselbe Tal gehen, durch das der Herr gegangen ist. Das Tal der Erniedrigung. The Lord walked up the Via della Rosa. Der Herr hat diese Via della Rosa gegangen, nackt, carrying a cross, hat das Kreuz getragen, ridiculed, despised, lächerlich gemacht, spit upon, er wurde bespuckt, hung on the cross, was mocked, und ist dann am Kreuz gehangen und wurde belacht, died, was raised to glory, ist gestorben und ist zur Herrlichkeit auferstanden, and is vindicated at the right hand of the Father, und ist gerechtfertigt auf der rechten Hand and Gottes. We are no greater than our master. Und wir sind nicht größer als unser Meister. If we don't have an area that we feel deprived in, then God will give us one. Wenn wir keine Sache haben, in der wir uns benachteiligt fühlen, dann wird uns Gott eine geben. Then pray for one. Dann bete Wait, für no, don't pray for one. Nein, vielleicht nicht. It will come anyway. Das kommt sowieso. Yeah, don't never pray for trials. They just come, you know. Bete nicht für Schwierigkeiten, die kommen sowieso. Like, you know, the ignorant guy says, you know, oh Lord, wieder Unwissende sagt, I need more trials. Oh Herr, ich brauche mehr Schwierigkeiten. Don't pray that. Nein, bete das nicht. They're gonna come. Die kommen sowieso. Okay, look at Philippians 3. Philipper 3. Verse 13. Vers 13. Brethren, I do not regard myself as having laid hold of it yet. Brüder, ich denke von mir selbst nicht ergriffen zu haben. Right, this is the prize. Da geht's um den Preis. But one thing I do, Eines aber tue ich. Forgetting what lies behind. Ich vergesse, was da hinten ist. And reaching forward to what lies ahead. Und strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Now this word reaching forward. Und dieses Wort sich ausstrecken. Is in the middle voice. Ist in dieser mittleren Stimme. That means I'm doing it to myself. Das heißt, ich tue das zu mir selbst. And it means I'm stretching. Das heißt, ich strecke mich. I'm stretching forward. Ich strecke mich aus. Like those runners when they run toward the finish line, they're stretching. Wie diese Läufer, wenn sie zu dem Ziel laufen, dann strecken sie sich I'm aus. I'm stretching forward to what lies ahead. Und ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Verse 14, I press on toward the goal. Vers 14, und jage auf das Ziel zu. For the prize. Hin zu dem Kampfpreis. Of the upward call of God in Christ Jesus. Der Berufung Gottes nach oben. I've been telling a few people this. Ich habe ein paar Leuten das gesagt. If you feel deprived in an area, wenn du dich in einer Sache benachteiligt fühlst, suppose you're a single person, zum Beispiel du bist ledig, and it's like you're just sick of it. Und du bist einfach, du magst es halt nicht mehr aus. Warum ich? I'm a decent looking person. Ich schaue doch eh normal aus. Why? I mean, what's wrong with me? Was stimmt nicht mit mir? Nothing. Nichts. Nothing. Nichts ist falsch God mit dir. God has a higher plan. Gott hat einfach einen höheren And Plan. I would say this. Und ich würde Folgendes sagen. That we should so press toward the goal. Dass wir so dem Ziel nachjagen sollen. Of the upward call. Von dem hohen Ruf. That if somebody proposed marriage to me. Dass wenn mir jemand also wenn jemand um die Hand anhält oder Ehe will. Can you say that? There's not even any words in German for this. Do you have any words in German for proposing marriage? Ein Heiratsantrag macht. Okay. Do they have that? Sorry. Yes. Okay. Okay. If somebody proposes marriage. Also wenn jemand einen Heiratsantrag macht. I should. I honestly say this because I did this myself. Ich sage das ehrlich. And my wife did this. Selbst denke. I should honestly consider. Dann sollte ich ehrlich das überlegen. Whether this is going to really keep me from the higher call. Ob mich das wirklich fernhält von dem höheren Ruf. I should be so set toward the upward call. Ich sollte so auf diesen hohen Ruf gerichtet sein. And this reality. Und diese Realität. That the desolate one will have so many more children and fruit, dass die Unfruchtbare so viele mehr Kinder und Frucht haben wird, that I would really want to consider, dass ich mir wirklich sehr gut überlegen würde, whether or not I want, I say it like this, whether or not I don't want to be the desolate one anymore, if you can figure that out. Ob ich jetzt wirklich nicht mehr diese Unfruchtbare sein möchte. Right? It's like, wait a minute. Warte mal. I'm on the way to be blessed. I've prepared for this. Ich bin jetzt auf dem Weg, gesegnet zu werden. Ich habe mich auf das vorbereitet. Right? I have a faith attitude. Ich habe eine Glaubenseinstellung. I'm an example. Ich bin ein Beispiel. And the fruit I bear is through the life I live. Die Frucht, die ich trage, ist durch das Leben, das ich lebe. Right? And the life I live as a desolate person. Und das Leben, das ich lebe als unfruchtbare Person. Like maybe I'm blind. Vielleicht bin ich blind. Or maybe I'm deaf. Oder vielleicht bin ich taub. Or maybe I'm paralyzed. Oder vielleicht bin ich gelähmt. Like Johnny Erickson. So wie Johnny Erickson. Who could say I'm a deprived person? Die sagen kann könnte, ich bin eine benachteiligte Person. I mean, God knew I would dive into that lake. Gott hat gewusst, dass ich in diesen See springen würde. God knew I would hit my head on the bottom of the lake. Und Gott hat auch gewusst, dass ich meinen Kopf da anstoßen werde an dem Boden. And God knew I would be paralyzed, she could say. Und Gott hat gewusst, dass ich gelähmt werden würde, könnte sie sagen. And God has deprived me of a normal life. Und Gott hat mich benachteiligt und mir dieses normale Leben weggenommen. Johnny was here in Vienna a few years ago. Johnny war vor ein paar Jahren in Wien. And we had a rap with her. Und wir hatten so eine Gesprächsrunde mit Because ihr. We know how to have raps. Weil wir einfach wissen, wie man das Everybody macht. Was gone. Alle waren schon weg. And I said, if she went in that door, she's got to come out that door. Und ich habe gesagt, wenn sie da reingegangen ist, dann wird sie auch wohl wieder rauskommen. I said that. Right? Ich habe das gesagt. If she went in, she's got to come out. Wenn sie reingegangen ist, wird sie auch wohl wieder rauskommen. So let's just wait. She'll eventually come out. Also warten wir einfach, sie wird dann irgendwann schon And rauskommen. There she came out. Und da ist sie gekommen. In the wheelchair. Im Rollstuhl. And we had a rap right there. Und wir hatten da eine Diskussionsrunde. How many people remember that? Wie viele Leute erinnern sich an right. das? It's nice, huh? schön, oder? And she said to Frau Lilly, und sie hat zu Frau Lilly gesagt, who had cancer, die damals Krebs hatte. What did she say to her? Was hat sie zu ihr gesagt? Three things every day. Drei right? Tage, drei Sachen jeden remember? Tag. Pray with someone who has a worse condition than you. Bete mit jemandem, der in einer schlechteren Zustand ist als du. Pastor Dragon. Find 10 things? 10 things? Or 3 things? Find a number of things to thank God for every day. Finde eine Anzahl von Dingen, für die du Gott jeden Tag danken three. Kannst. And God only gives you grace for one day at a time. Und Gott gibt dir nur Gnade für immer, für jeden Tag, für jeden einzelnen Tag. And you tell me at the Bema seat who is going to have a multitude of children. Und du sag mir, wer beim Richterstuhl Christi eine Anzahl, eine Unmenge von Kindern and haben wird. That's the fruit of my life. Und das ist die Frucht meines Lebens. Johnny Erickson will be a very, very fruitful person at the Bema seat. Johnny Erickson wird eine sehr, sehr fruchtbare Person beim Richterstuhl sein. Aber sie muss es nicht sein. She can withdraw in self-pity. Sie kann sich auch zurückziehen in Selbstmitleid. And not see God. Und nicht Gott sehen as her provision. Als ihre Vorsorge. Or she can press forward. Oder sie kann nach vorne preschen. As a desolate one. Als unfruchtbare. As a deprived one. Als eine, die benachteiligt and ist. And believe the promise that miraculously. Und dann die Verheißung glauben, dass durch ein Wunder. By Christ living through her. Indem Christus in durch sie and lebt, her pressing on und sie einfach vorwärts geht, in the situation, in der Situation, that her life can be an inspiration to thousands, if not hundreds of thousands. Dass ihr Leben eine Inspiration sein kann für Tausende, wenn nicht Hunderttausende. Right? And this is it. Und das ist es. And so what is my situation? Also was ist meine Situation? What am I deprived of? Worin bin ich benachteiligt? Look forward. Schau vorwärts. Look upward. Schau hinauf. Press on. Geh vorwärts. Stretch. Stretch forward. Strecke dich aus nach vorne. Toward the goal. Zu dem Ziel hin. We're not just lackadaisically walking in that direction. Wir gehen nicht nur so irgendwie lasch in diese Richtung. Well, I have nothing else to do. Naja, ich habe halt nichts anderes zu tun. I guess we'll go that way. Ich glaube, gehen wir halt mal in die Richtung. No, you are running. Nein, du rennst. And a runner doesn't look back. Und ein Läufer schaut nicht zurück. You picture these guys, you know, these guys running a 440. Ready, go, boom. Stell dir diese Männer vor, die da laufen. Die laufen and this und laufen. Guy is just flying around the corner. Und der jagt das so um die Ecke. And then in the stands, you know. Und dann in Zuschauertribüne. He sees this like incredible Yankee hat. Und sieht er diesen unglaublichen Yankee, diesen wow, look, a Yankee hat! Und sagt, boah, schau, ein wow, Yankee. Wow, where'd you get that? Wo hast du den gefunden? Nobody would ever do that. Niemand würde das machen. You don't look at anything. Du schaust überhaupt nirgendwo hin. Whatever it is, you don't look at it, whether it's a helicopter or was anything. Was auch immer es ist, ob das jetzt ein Hubschrauber ist. You're just going. Du gehst einfach vorwärts. You don't look back, you press forward. Du schaust nicht zurück, sondern du jagst nach vorne. And you are stretching. Und du streckst dich aus. Stretching. That means you're exerting everything you have. Das heißt, du gibst da alles hinein, was du hast. Toward the goal. Zu dem Ziel hin. To get the prize. Um den Preis zu bekommen. It's not what we call a lackadaisical attitude. Es ist nicht so eine lasche Einstellung. It's not like a stroll through the park. Nicht so ein gemütlicher Spaziergang durch den Park. This is like a 100-yard dash. Sondern so ein 100-Yard Lauf. Or a 440. Oder 100 Meter Lauf. Stretching toward the goal. Sich ausstrecken zu dem Ziel hin. And this is what happened with Mary and I. Und das ist was mit Mary und mir passiert ist. When we were at Bible College, we were so set toward the goal. Wie wir in der Bibelschule waren, waren wir so auf das Ziel ausgerichtet. That you know, we had to ask ourselves. Dass wir uns fragen mussten. Will marriage now keep us from that goal? Wird die Ehe uns jetzt weghalten von diesem Ziel? And then when you get married, it's like a secondary thing. Und dann wenn du heiratest, dann ist das eigentlich eine zweitrangige Sache. Right, because you have your heart set toward the goal. Weil dein Herz auf das Ziel hingerichtet ist. Like that woman in China, I forgot her name. Wie diese Frau in China, ich habe jetzt ihren Namen but vergessen. This wonderful missionary guy proposed to her. Aber dieser wunderbare Missionar hat eben einen Heiratsantrag gemacht. And they were in China, in Shang, somewhere, I know, Hong Kong, I don't even know where it was. Die waren irgendwo in China, Hong Kong, but oder ich weiß but nicht mehr. The woman said after she was engaged, aber die Frau hat gesagt, nachdem sie schon verlobt war, God has called me to inland China. Gott hat mich nach in das Innere Chinas berufen. And he said, I'm not going to inland China. Und er sagt, ne, ich gehe aber nicht in das Innere von China. That's like uncivilized in there. Das ist ja uncivilisiert dort. Electricity, anything like that. Keine Elektrizität oder sonst was. This is where God has called me. Und sie hat aber gesagt, das ist das, wo Gott mich and hinberufen hat. And he said to her, then you choose between inland China and me. Und er sagt dann zu ihr, dann wählst du aus zwischen dem Inneren von China oder mir. And she said, then I choose inland China. Und sie sagt, dann wähle ich das and China aus. And she remained single the rest of her life in inland China. Und sie ist single geblieben den Rest ihres Lebens im Inneren von right China. Decision? Hat sie die richtige Entscheidung getroffen? At the Bema seat? Beim Richterstuhl? Absolutely. Absolut. And ja. this is what we're thinking. Und das denken wir. Because God has allowed all of us to be deprived somehow. Weil Gott es erlaubt hat, allen von uns, dass wir in irgendeiner Weise benachteiligt in sind. Wisdom, und in seiner Weisheit he kind of funnels us to follow him. Dirigiert er uns irgendwie, ihm zu folgen. Right? To press toward the prize. Um auf den Preis hinzuziehen. And when we get to heaven at the and we stand at the Bema seat. Und wenn wir in den Himmel kommen und beim Richterstuhl Christi stehen. There's either going to be a lot of people who are rejoicing. Entweder sind dann viele Leute, die sich freuen. Because they got the prize. Weil sie den Preis bekommen haben. And that prize definitely had to do with the people that were there. Und dieser Preis hatte auf jeden Fall mit den Leuten zu tun, die dort waren. Can you imagine you get to the Bema seat? Könnt ihr euch vorstellen, ihr kommt zum Richterstuhl. And you're standing before the Lord. Und ihr steht vor dem Herrn. And the Lord says, "Now I have a little surprise for you." Und jetzt sagt der Herr, ich habe jetzt eine kleine Überraschung für dich. Okay, all the people gather around who were affected by this person's life. Also alle Leute sollen sich da jetzt sollen jetzt herkommen, die durch das Leben dieses Menschen beeinflusst worden sind. And you get a little bit nervous, like. Du wirst ein bisschen nervös. Anybody? Irgendjemand? Oh Lord, don't humiliate me. Bitte demütige mich da jetzt nicht. Suddenly all these people come and you think. Und plötzlich kommen da all diese Leute. Who are these people? Und denkst, wer sind denn diese Leute? We were people that were affected by your life. Wir sind Leute, die von deinem Leben beeinflusst worden sind. Hi cousin. Hallo Cousine. You too? Du auch? Yeah, I was watching you from afar off. Ja, ich habe von der Weite dir zugeschaut. You're kidding me. Wirklich? Who are you? Wer bist denn du? I'm your grandpa. I used to pray for you even before you were born. Ich bin dein Großvater. Ich habe für dich gebetet noch bevor du geboren worden bist. Kidding me? Witz, and all these people. Und all diese Leute. And the prize. Und der Preis. Imagine that. Stell dir imagine das vor. When Joni comes up. She's not in the wheelchair anymore. Stell dir vor, wenn die Joni dann kommt und sie ist nicht mehr im Rollstuhl. Can Joni Erickson please come forward? Kann Joni Erickson. Bitte nach vorne kommen. And she's walking now. Und sie geht jetzt. And she's beautiful. Und sie ist wunderschön. And she's coming before the Lord and she's shining. Und sie kommt vor den Herrn und sie leuchtet and einfach. All the people that had read her books. Und all die Leute, die ihre Bücher gelesen and haben. And this multitude of people that are gathering round. Und diese Massen von Leuten, die sich da um sie scharen. And then the Lord says to her. Und dann sagt der Herr zu ihr. Did I have wisdom? Hatte ich Weisheit? In using your life? Indem ich dein Leben verwendet habe. By allowing you to break your neck? Indem ich erlaubt habe, dass du dir dein Genick gebrochen as hast. She looks at the multitude of children, und sie schaut diese Massen von Kindern an. The people who were affected by her life. Die Leute, die von ihrem Leben beeinflusst worden sind. Wow. Wahnsinn. And it can be like that and it should be like that with every single one of us. Und es kann und es sollte mit jedem einzelnen von uns so sein. Right? My whatever area I'm deprived in is my opportunity. Was auch immer die Sache ist, in der ich benachteiligt bin, ist meine Möglichkeit, to glorify the grace of God. Die Gnade Gottes zu verherrlichen. Amen. Amen. So with that, let's pray. Lass uns beten. Thank the Lord. Mit dem Herrn danken. Lord Jesus, I thank you tonight. Herr Jesus, ich danke dir heute. Thank you for each one of us. Danke für jeden von uns. For your wisdom. Für deine Weisheit. None of us are perfect in any way. Keiner von uns ist auch nur irgendwie perfekt. None of us have all the advantages in any way. Keiner von uns hat auch nur irgendwie alle Vorteile. We all look to each other and wir schauen alle uns gegenseitig an. Oftentimes we're so envious und oft sind wir so neidig of things in other people's lives. Auf die Dinge in den Leben von anderen Leuten. And yet, in your wisdom, Und doch in deiner Weisheit you have dealt the cards. Hast du die Karten ausgeteilt. But the game's not over. Aber das Spiel ist noch nicht aus. Lord, we thank you tonight, und Herr, wir danken dir heute, that you have sworn to us, dass du uns geschworen hast in, your promise, in deiner Verheißung, that our life will bear fruit. Dass unser Leben Frucht bringen wird. And I pray tonight, Lord, und ich bete heute, Herr, that you would really press on our hearts, dass du wirklich das auf unsere Herzen legst. The joy of going for the goal, die Freude daran, einfach dem Ziel nachzujagen, of running with all our hearts, zu gewinnen mit unseren ganzen Herzen, to learn your word, dein Wort zu lernen, to give ourselves to service, uns selbst dem Dienst hinzugeben, to dream with you about the future, mit dir zu träumen über die Zukunft, to visit other countries, andere Länder zu besuchen, hospitals, prisons, Spitäler, Gefängnisse, schools, Schulen, wherever there's a need, wo auch immer es da Nöte gibt, that our life could be used by you, dass unser Leben von dir verwendet werden in könnte, a special way, auf besondere Weise. Father, we pray for those in hospitals tonight. Vater, wir beten für die in Spitälern sind heute. We pray for those in prisons. Wir beten für die in Gefängnissen sind. We pray for those who might be listening on the website. Für die vielleicht auf der Webseite zuhören. Who might be home right now. Die jetzt vielleicht zu Hause sind. Maybe physically disabled. Vielleicht physisch behindert. Maybe have just gone through a divorce. Vielleicht sind sie gerade durch eine Scheidung gegangen. Maybe there's been a death in the family. Vielleicht war da ein Tod in der Familie. Maybe they sense they're in great disadvantage. Und vielleicht haben sie gerade ihre Benachteiligung einfach gespürt. But Father, we pray for them tonight. Und Vater, wir beten für sie heute. And we cling to the promise. Und wir halten uns an der Verheißung fest. Whatever the situation is, Lord, was auch immer die Situation ist, that we can be effective through prayer, dass wir durch Gebet effektiv sein können. And Lord, we thank you for those who pray so diligently. Und Herr, wir danken dir für die so viel beten. And how many are their children, Lord? Und wie viele Kinder sie doch wohl haben. Father, we thank you so much. Vater, wir danken dir so sehr. We just think of everyone in our church. Wir denken einfach an alle in unserer Gemeinde. All of our friends throughout the world. Alle unsere Freunde in der ganzen Welt. Father, we just want to rejoice by faith. Und Vater, wir wollen uns einfach erfreuen im Glauben an deine Verheißungen. Thank you, Lord. Danke, Herr. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.